Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 544, kurz und knackig. Ja, so soll die Sendung heute jedenfalls werden. Mal sehen, ob ich das halten kann. Ja, müde genug bin ich, dass ich am liebsten jetzt sofort sagen würde und tschüss, ja, und mich drüben auf die Couch legen und ja. Aber ja, wir gehen jetzt durch die einzelnen Themen und da war zum Beispiel diese Woche das Samsung Galaxy S21 ein bisschen im Mittelpunkt und zwar dahingehend, dass kein Ladegerät und keine Kopfhörer, also Headphones, ne, Headsets dabei sind. Ja. Warum müssen die Firmen eigentlich immer das Schlechte von dem Konkurrenten Apple übernehmen? Dann machen die kein Ladegerät mehr dazu. Und ich meine, alle haben es gewusst, ne? Okay, also wenn Apple das nicht macht, ja, dann werden andere bald nachziehen. Und naja, gut, man kann argumentieren, dass man sagt, okay, nee, also Ladegeräte, Müllvermeidung, ja, ist ganz wichtig. Das stimmt zwar, aber auf der anderen Seite wird einem immer vorgejammert in den Bedienungsanleitungen, immer, ja, nur das dabei liegende Netzteil verwenden, ja, ja, keine anderen Netzteile verwenden. Und es wird darauf hinauslaufen, dass dann eben die Leute sich das Netzteil separat kaufen müssen, wenn sie den Empfehlungen dann eben folgen wollen. Ja. Und das heißt dann im Endeffekt auch wieder, der Verbraucher wird verunsichert und der Verbraucher geht öfters hin, ohne dass er davon Grundkenntnisse hat, kauft sich vielleicht irgendein Ladegerät und wundert sich dann, ja, warum ist das Ding so langsam beim Aufladen, ja, dauert 5 Stunden, ist noch nicht mal dreiviertels voll, ja, hat der Hersteller nicht versprochen, innerhalb von 30 Minuten 80%, ne? Und lauter solche Geschichten, ich meine, wir alle haben genug Ladegeräte, aber nicht jedes Ladegerät ist halt auch geeignet, um das Maximale rauszuholen. Umgekehrt natürlich auch, ganz klar. Aber seht ihr, da ist nämlich genau eben das Problem. Die Leute, die Verbraucher werden sich nicht damit auseinandersetzen, mit Milliampere, Ampere und Fast Charging Ladegerät. Und da gibt es ja auch viele Standards dafür. Ja, es gibt jetzt mittlerweile einige Standards, die auch mit 9 Volt laden, um den Akku eben schneller zu laden. Ja. Und das alles ist halt eben, mittlerweile sogar für Leute, die sich mit der Materie auskennen, schon ziemlich kompliziert. Und jetzt ist einfach kein Ladegerät mehr dabei. Was wird passieren? Die Empfehlungen, ja, werden dann eben rauskommen und dann werden die Leute eben separat ein Ladegerät kaufen, ja, und letztendlich heißt es dann eben, dass die Handys werden teurer, aber immer mehr Zubehör fehlt. Warum dann eben auch Headphones nicht mehr dabei sind, Headsets, ist mir auch schleierhaft. Das sind eigentlich Produkte, die gar nicht mal so teuer sind, ja, aber wenigstens als Notersatz eben da drin sein können. Für viele ist ein billiges Headset besser als kein Headset. Und auch hier setzt es wieder an, die Idee anscheinend, dass die Leute dann noch mehr Geld ausgeben für den Kauf von so einem Produkt. Das wird sich aber zeigen, inwiefern das dann auch für die Firmen sogar negativ behaftet sein kann. Nämlich dann, wenn eben irgendwelches Billigzubehör gekauft wird und das dann eben Schäden an den Geräten verursacht. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht dann auch irgendwann schwieriger wird, den Firmen hier zuzusprechen, dass die dann eben Garantieleistungen zum Beispiel ablehnen können, wenn Geräte anderen Herstellers beispielsweise genutzt werden, gerade bei Ladegeräten. Das halte ich dann für recht fragwürdig, dieses Unterfangen. Nun ja, egal, wir werden sehen. Auf jeden Fall, gerade so die teuren Handys, ne, gerade so die Samsung-Handys, die sollen dann ohne dieses Minimalzubehör kommen. Das ist schon ziemlich traurig. Und da habe ich auch kein Verständnis dafür. Unglaublich. 500 Millionen aktive Benutzer in 170 Länder. Hört sich super an, ne? Können manche Firmen davon träumen. Huawei hat es. Und zwar bei den Huawei Mobile Services. Ihr wisst ja, ne? Google Mobile Services dürfen ja nicht mehr verwendet werden von Huawei in den neueren Geräten. Und da waren sehr viele Leute, die gesagt haben, Mensch, das ist das Ende. Ja, noch haben wir nicht alle Auswirkungen gesehen, das ist noch nicht vorbei, ja, diese Geschichte. Aber die Huawei Mobile Services haben regen Anklang gefunden in der Welt. 500 Millionen aktive Nutzer in 170 Ländern, das ist schon eine Aussage und zeigt, dass Huawei auch ein alternatives App- und Service-System aufbauen kann und positionieren kann auf dem Markt. Damit dürfte das eines der größten oder das größte alternative Mobile-Service-Angebot sein, ja, das es neben Android und Apple, also iOS, gibt. Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Das muss man klar sagen. Und mal sehen, wie das jetzt hier noch weitergeht. Huawei hat ja in letzter Zeit mit der Paddle Map App, ja, da einiges auch auf die Beine gestellt. Sehr faszinierend. Paddle Maps. Und als Alternative zu Google Maps. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, in welch kurzer Zeit sie so ein Produkt auf die Beine gestellt haben. Ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Auswahl ist sehr gut. Ja, mal sehen, was da noch wird daraus. Allerdings gibt es auch nicht nur positive Nachrichten, da werde ich dann auch nochmal später dazu kommen, eventuell. Das OnePlus 9 oder OnePlus 9 Pro, ja, wird mit einem Snapdragon 888 ausgeliefert werden und wird auch ein IP68 Rating haben. Ja, also das ist einigermaßen wasserfest, um es mal so salopp zu formulieren. Ja, und das Gerät hat jetzt auch ein Release-Datum bekommen, ja, und zwar im März 2021 soll es erscheinen. Man kann eine konsequente Weiterentwicklung erwarten, jetzt gegenüber dem OnePlus 8T. Mal sehen, wie das sich dann auch äußert, also bis auf diese Snapdragon 888 und relativ sichere IP68-Rating, ist halt alles sehr viel Spekulation da drin. Es soll wohl auch wieder zwei Versionen geben, OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro. Und das kleine mit 6,55 Zoll und das große Gerät, das Pro, mit 6,8 Zoll QHD-Screen. 5-Nanometer Prozessor, klar, ist natürlich hier im Mittelpunkt der Gerüchteküche, wobei, wie gesagt, das relativ sicher ist schon. Adreno 660 GPU, und damit wird natürlich das Gerät ziemlich leistungsfähig sein. Da denke ich, da braucht man keine Angst zu haben, dass das irgendwie jetzt den dann aktuellen Flaggschiffgeräten irgendwie hinterherhinkt. Die Frage ist halt wieder, wie wird die Ausstattung RAM-mäßig sein? Wird genug vorhanden sein? Denn das hat ja dann letztendlich auch tatsächlich für die Benutzung massive Auswirkungen, ob das dann eben ein flüssiges Erlebnis wird oder ob dank der neuen Apps, die eben immer mehr Speicher brauchen, das Gerät dann schnell in die Knie geht. Ja, so ist das. Die Software, unerbittlich wird sie größer. Das merken auch die Leute, die sagen, ach was, ich habe meine Apps drauf. Ich brauche nicht mehr Quatschspiele. Ja. Klar, die können das Handy dann länger nutzen, logisch. Aber die sehen dann, wie ihre Apps bei jedem Update wachsen und wachsen und immer mehr Funktionen und immer mehr technische Anforderungen werden dann verlangt von den Apps. Und ja, so kommt es dann eben zustande, dass man, obwohl man im Prinzip keine neuen Apps installiert, auf einmal das Gerät nicht mehr richtig nutzen kann, weil alles so brechend langsam wird, dass einem die Tränen in die Augen kommen. Und dann hilft auch kein Löschen des Cache-Speichers mehr etc., sondern es liegt eigentlich einfach dran, weil eben die Apps auch mitwachsen. Und es ist ganz lustig, wenn ihr mal schaut, so Google Maps, ne, als die Geräte so 2007, 2008 auf den Markt kamen, ne, wie groß da die App war und wie groß die heute ist, also wenn es nur der Faktor 10 wäre, wäre es ja schön. Aber da sind wir schon lange, lange, lange drüber raus. Selbst der Faktor 100 mal größer ist schon lange überschritten. Ja? Und das muss man halt immer bedenken. So geht es halt immer weiter. Das wird nicht weiter gestoppt. Ich weiß noch, wo ich mich aufgeregt habe, dass es den Chrome-Browser, ja, dass man den nicht auf die SD-Karte auslagern kann, ja, via App2SD, da habe ich mich schon aufgeregt, weil der braucht ja 80 Megabyte Speicher, ja, und es ist ja vollkommen wahnsinnig, dann in diesen Browser nur im Hauptspeicher zu belassen. Was soll man denn da? Da hat man ja keinen Platz mehr für andere Apps zu installieren, ja. Ja, heutzutage fühlt sich das an wie 80 Megabyte, wirklich ernsthaft? Ja, wäre schön, wenn er nur noch 80 Megabyte groß wäre. Das wäre der Hammer. Ja, stattdessen werden hier Gigabytes mittlerweile genutzt an Speicher. Furchtbar. Naja, wie auch immer, die etwas negative Nachricht bei Huawei ist ja, dass Honor verkauft wurde. Und da sage ich klipp und klar, ja, das ist eine negative Nachricht für Huawei auf jeden Fall. Ob es für Honor eine positive Nachricht ist, da muss man erstmal abwarten. Gerüchte sind jetzt aufgetaucht, dass neue Honor-Geräte auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, eben, dass die neuen Snapdragon, Qualcomm-Prozessoren oder Chipsätze eben benutzen werden. Das heißt eben auch zum Beispiel der Qualcomm Snapdragon 888. Das ist natürlich die einzige Möglichkeit, sage ich mal, für Honor hier noch relevant zu bleiben. Die müssen da schnell reagieren, aber ich würde da nicht allzu, naja, unbedarft daran gehen, weil der Verkauf von Honor heißt noch lange nicht, dass Honor nicht auch auf die Liste kommt. Wenn da die United States of Paranoia, ja, auf die Idee kommt, dass da irgendwas faul ist und die vielleicht dann doch mit Huawei oder mit der Regierung zusammenarbeiten, dann kommen die einfach auch auf die Liste. Es ist ja nicht so, dass nur Huawei auf dieser Sperrliste ist, auf dieser Banliste. Das sind, ich glaube, mittlerweile 60 Unternehmen drauf. 60 Unternehmen, mit denen mit den US-Firmen nur noch auf Erlaubnis der US-Regierung zusammenarbeiten dürfen. Und von daher stelle ich mal die Frage, wieso geht Honor davon aus, dass die da nicht draufkommen auf diese Liste? Ganz einfach deswegen, weil die Holding, ja, das Konsortium ist ja, da ist ja die Regierung von Shenzhen, also von diesem Bereich, von dieser Region in China, ist ja da sogar Mitglied. Also, wisst ihr, das ist jetzt, also die Regierung ist jetzt offiziell an Honor beteiligt. Ich weiß nicht, wie die das der USA verkaufen wollen. Ja, dass das jetzt, ja, also dass das jetzt okay ist, wenn Honor eben alles ganz normale Geschäftsbeziehungen zu US-Firmen haben darf. Also ich würde da nicht alle meine Pferde drauf setzen und auch nicht die Hand ins Feuer legen oder andere blumige Umschreibungen dafür nehmen, dass Honor jetzt wirklich bald eben hier aktuelle Chipsätze verwenden darf oder eben auch die Google Services verwenden darf. Das ist ja der nächste Punkt. Der Prozessor ist eine Sache, den brauchen die unbedingt. Also die brauchen unbedingt einen Prozessor, den sie eben, einen aktuellen Prozessor, einen High-End-Prozessor, den sie benutzen können. Das kann ein MediaTek sein, ja, aber eben die High-End-Produktion, die ja selbst Huawei nicht nutzen darf momentan. Ja, so ist das, so verrückt ist das, ne? Aber okay. Das heißt dann entweder die High-End-Prozessoren von MediaTek oder eben die Qualcomm Snapdragon Prozessoren. Und man wird eben jetzt sehen, wie da. Das wird überhaupt, muss erstmal rechtlich geklärt werden, wie das aussieht. Sind die jetzt automatisch aus dem Ban raus nach dem Verkauf? Oder bleiben die erstmal drin, weil sie ja Teil von Huawei waren? Ganz geklärt ist das juristisch ja auch noch nicht, ne? Schlimme Sache eigentlich. Aber okay. Ich meine, bleibt denen ja auch nichts anderes übrig, als jetzt eben nach vorne zu gucken und zu probieren, eben mit Qualcomm Geschäft zu machen, weil eben auch diese eben auch darauf angewiesen sind. Also mittlerweile, glaube ich, kann Qualcomm relativ entspannt sein. Die sind eigentlich jetzt der einzige große Chip-Hersteller noch, der bei Smartphones eine Rolle spielt, neben MediaTek. Ja. Kirin ist raus, also HiSilicon ist ja raus quasi. Und damit ist wieder ein Wettbewerber weg. Traurige Geschichte, aber naja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Bei mir ist natürlich jetzt alles auf Kaufstopp. Ja, muss ich ganz klar sagen, weil ich mir jetzt das erst angucken will, was da jetzt passiert. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Ich habe eigentlich keine Lust mehr für ein Smartphone mit Google Services, wenn es nicht anders geht. Bis Mitte des Jahres okay. Dafür müssen aber auch verschiedene andere Sachen gewährleistet sein. Das habe ich auch gesagt, ich werde mir kein Huawei-Gerät holen, solange die Mondpreise haben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, Huawei wird so lange Mondpreise fahren, bis sie ein Konzept haben, wie sie überhaupt wieder Stückzahlen von einem Gerät herstellen wollen. Mit dem aktuellen Prozessor. Weil das ist ja, ich habe es ja schon angedeutet, ist sinnlos, wenn man jetzt einen Preishammer rausbringt, wo die Leute durchdrehen und sagen, wow, geil, bestes Telefon überhaupt, das will ich haben, ja, und kann es leisten, ist super günstig, Wahnsinn. Also, ein Stück weit kann ich es verstehen, dass die jetzt nicht an Preisreduktion denken, weil die sowieso nicht die Nachfrage dann erfüllen könnten. Ja. Wenn die die Geräte relativ teuer machen und damit unattraktiver, dann können sie vielleicht bis zum gewissen Maße die Nachfrage auch erfüllen. Ja. Und dass es keine großen Stückzahlen sind, das dürfte ja klar sein, wegen diesen Problemen. Nur, es gibt halt nur eine ganz begrenzte Anzahl von Kirin 9000 Prozessoren, die überhaupt vorhanden sind. Habe ich jetzt 9000 gesagt? Stimmt das auch? Kirin 9000? Kirin 1000? Kirin 9000? Ich glaube, Kirin 1000 sind wir erst, oder? Ja, genau, 1000, oh Gott. Ja, ich bin in der Zukunft, klar. Ja, und da ist halt eben dieses Problem, dass es nicht mehr Prozessoren gibt. Die dürfen keine mehr bekommen, keine mehr geliefert bekommen. Entsprechend werden auch keine mehr produziert. Das, was die haben, das sind Sachen, die haben die bestellt vor September, als der harte Ban dann in Kraft getreten ist und geliefert bekommen. Das war's. Mehr gibt's nicht an Prozessoren. Oh. Und damit müssen wir jetzt über Runden kommen, bis eine Alternative da ist, was sie stattdessen machen. Das heißt zum Beispiel MediaTek-Prozessoren mit 4G. Oder die Qualcomm-Prozessoren, die sie ja auch schon, oder wo auch schon Qualcomm die US-Regierung gebeten hat für eine Ausnahmegenehmigung für 4G-Chips, die ist offenbar auch erteilt worden, nur das nützt ja nichts, sie können jetzt keine alten Smartphones produzieren. Sie können zwar jetzt hier diese Baseline da machen, ja, die Low-End-Geräte, für die haben die wohl jetzt die Prozessoren gesichert, aber die High-End-Geräte, die aktuellen Geräte, da ist keine Strategie momentan machbar. Ja, so sieht das aus. Und deswegen müssen die jetzt erstmal warten. Und ich warte genauso, um zu sehen, was da jetzt los ist. Es gibt noch mehrere Anbieter, die halt in Frage kommen, falls das mit Huawei und Honor jetzt nichts wird. Am liebsten wäre mir ein Honor-Gerät zum absolut super Kampfpreis, so wie ich das auch vom Honor View 20 gewohnt war, mit einem aktuellen Prozessor, aber ohne Google Mobile Services. Ja, das wäre mir am liebsten. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das werde ich so schnell nicht bekommen. Und deswegen gibt es halt auch andere Alternativen, die zwar mit Google Mobile Services sind, bitte, ja, muss ich halt einen sauren Apfel beißen, genutzt werden die Sachen wie Gmail, G-Drive und ganze Kram ähnlich. Nicht, weil ich sag's immer nochmal, falls neue Hörer dazukommen hier, ja, also ich habe keinesfalls etwas gegen Google. Aber Google ist unter der Jurisdiktion der USA und damit gehören sie und vor allem die Nutzer gehören dann zur Erpressungsmasse der USA und da nehme ich mich raus aus der Gleichung, das geht nicht. Ich lasse mich nicht als Gegenstand für eine Erpressung missbrauchen. Ja? Und wenn die USA eben hier andere Länder und andere Firmen erpresst, dann kann ich eben auch keine Firmen mehr unterstützen oder deren Services nutzen, die in den USA ansässig sind. Ja, zumindest in diesem Bereich nicht dann. Also direkt bei den Smartphones. Ja. Mir ist schon klar, dass man das nicht auf alles ausweiten kann. So abhängig sind wir halt schon, ganz klar. Aber die EU hat ja auch die Zeichen der Zeit erkannt und versucht ja auch in allen möglichen Bereichen jetzt unabhängiger von der USA zu werden. Hoffentlich klappt das auch und hoffentlich klappt auch Nord Stream 2. Gut, wie auch immer. Weiter geht's. Snapdragon 888 ist ja auch irgendwo tatsächlich so benannt worden, um den chinesischen Markt zu erobern. Ja, nicht nur wegen der 888, die als Glückszahl in China zählt, sondern auch wegen der Aussprache. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Also ich guck mal, ob ich das irgendwo zur Aussprache mal bringen kann. Ja? ich wähle das mal als. Ich habe da hier leider keine Aussprache. Also die 888, ja, wird in China zumindest phonetisch fa fa fa. Ja, ausgesprochen, fa-fa-fa, ja. Das ist, es, da bin ich mir aber jetzt halt nicht sicher, es könnte auch hua-hua-hua heißen, ja. Da musste ich nochmal nachgucken. Ist jetzt egal, auf jeden Fall, ob das jetzt hua-hua-hua oder fa-fa-fa heißt, ja. Es ist ein einprägendes Wort, Konstrukt, ja. Und von daher denke ich, ist dieses auch gut ausgerichtet auf den Markt, diese Dynamik, die Zahl an sich, eben Glückszahl und so weiter. Man sieht es, dass das hier ein Angriff auf den chinesischen Markt ist, ja. Und der könnte gelingen. Der könnte gelingen, weil prinzipiell eben hier die Anbieter ja auf diesen Snapdragon sowieso schon setzen. Die Firmen, die eben auf ihre eigenen Prozessoren gesetzt haben, sind fast weg. Und nur noch MediaTek bleibt eben als Konkurrent. Ja, das ist, darf man nicht vergessen. Ja. Umso wichtiger wäre natürlich, dass man sich jetzt mal ein MediaTek-Gerät holt. Und das sieht auch ganz gut aus. Die haben einiges in Vorbereitung. Der High-End-Chip von MediaTek wird auch bald vorgestellt werden im Detail. Ist ja schon rudimentär vorgestellt worden. Der wird also sicherlich hier anstinken können. Qualcomm macht auch Druck deswegen, dass sie den eben noch vor MediaTeks neuen Prozessor auf den Markt bekommen. Ne? Wobei ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass der Qualcomm-Prozessor etwas schneller sein wird als der MediaTek-Prozessor, aber da bin ich mir auch relativ sicher, nicht so extrem, wie man das vielleicht früher gewohnt war, sondern die werden ziemlich nah beieinander liegen. Etwas so wie Exynos und Qualcomm früher immer so zusammengelegen haben. Ne? Wird sicherlich auch ein spannendes Rennen. So, kreuz und quer springe ich hin und her, zum Beispiel jetzt von dem Thema zu der C3 Smartwatch von Qbot. Ich wollte mal die erwähnen, weil ich habe ja letztens auch schon diese Xiaomi Redmi Watch benannt, die trotzdem, dass es so rechteckig ist, ja, in Frage kommt, weil sie halt recht günstig ist. Die Qbot ist noch günstiger für 32,99, ist dann aber sogar rund, ja, also ein normales rundes Display und 1,3 Zoll ist komplett aus Metall. Und hat auch genug Sport-Modis, das heißt 10 Sport-Modis, auch für Wandern beispielsweise und Geocaching. Ne? Und auch wasserdicht bis 50 Meter. Natürlich die normalen Funktionen zum Benachrichtigen, wenn eine Nachricht eingegangen ist. Und 12 Tage soll das Teil bei kontinuierlicher Benutzung durchhalten, 30 Tage Standby mit einer Ladung. Und von daher ist die Uhr natürlich auch zumindest mal interessant. Leider finde ich keine weiteren Angaben zu den Watch Faces, die ja für mich persönlich sehr, sehr wichtig sind. Bei der Redmi ist schon angegeben über 120 Watch Faces. Leider bei der Qbot sieht man immer nur das ein und selbe Watch Face und von daher befürchte ich fast, dass man da nicht so viel Auswahl hat. Das wäre natürlich schlecht. Ja, also, das ist bei mir ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. Aber dennoch, wem das jetzt mit dem Watchface egal ist und er ein bisschen Unsicherheit dahingehend akzeptieren kann, der findet da natürlich schon eine interessante Uhr für fast nichts. Ja, also 32,99 ist wirklich, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Übrigens, der immer noch die Nummer 1 bei Wearables, die am Arm getragen werden, ist Huawei. Habt ihr das gewusst? Nix Apple. Ja, Apple ist zwar, wenn man speziell die Smartwatches sieht, die Nummer 1, aber wenn man alle Wearables, wie zum Beispiel die Bands und so weiter, mit einrechnend, ist es auch nicht mehr Xiaomi, sondern tatsächlich Huawei. Trotz dem ganzen Hin und Her, wo es da gibt, diese Geräte sind ja halt nur schwach betroffen davon. Ja? Die kommen ja mit ganz anderen Prozessoren und Technologien aus. Von daher hat man dann natürlich mehr Möglichkeiten, trotz dem ganzen Ban eben Sachen zu liefern. Und zumindest das ist jetzt bei Huawei noch das, sagen wir mal, das Zugpferd momentan. Ob man da natürlich was damit reißen kann, das ist eine andere Frage, denn diese Wearables sind ja auch sehr, sehr billig und da kann man eben auch nicht so viel dran verdienen. Ja, also das kann man sich ja vorstellen. Wobei die Smartwatches von Huawei, das muss ich schon sagen, die sind ziemlich frech teuer. Also da gibt's Besseres und Billigeres von anderen Anbietern, wie zum Beispiel eben von Amazfit. Ja, da würde ich auf jeden Fall das dann vorziehen, weil die sind dann doch schon ein bisschen teurer. Ja, kurz, Google Home hat jetzt Apple Music integriert. Ich weiß, die Hölle ist zugefroren. Und Weihnachten, Ostern werden wahrscheinlich auch zusammenfallen, ja, wenn es so weitergeht. Unglaublich, in Google Home funktioniert jetzt Apple Music. So den Sinn verstehe ich zwar noch nicht so ganz. Als Google-Fan kommt mir Apple Music nicht drauf. Oder zumindest mal als Android-Fan. Und als Apple-Fan wird mir kein Google Smart Home Lautsprecher in die Wohnung kommen. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die das ein bisschen differenzierter sehen und die sagen, ach was, Apple, Google, best of both worlds und fertig. Ich glaube, das sind auch die vernünftigsten Menschen. Aber ja, wie gesagt, also ich hätte da so eine Riesenabneigung. Ich würde also Apple Music noch nicht mal dann abonnieren oder nutzen, wenn ich noch Geld dafür bekommen würde. Ja, definitiv nicht. Ja, aber that's me. Oppo's Find X3 Pro. Das ist eine interessante Geschichte. Wenn ihr auch, wie ich jetzt, 2021 auf ein Flagship-Phone wartet, das wird unbestreitbar eins der besten Smartphones werden. Je nachdem, wann es rauskommt, ja. Es sind einige Sachen aufgetaucht, jetzt Daten, ein paar. 6,7 Zoll Display mit 3216 x 1440 Bildpunkte Auflösung, 1,07 Milliarden Farben sollen dabei darstellbar sein, also relativ hohe Farbauflösung. Und das wurde das erste Mal bei dem Find X2 Pro genutzt. Und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und ähnliche Werte, ja, obwohl, das will ich eigentlich gar nicht sagen, ähnliche Werte wie das Note 20 Ultra sind schon andere Dinge. 50 Megapixel Hauptkamera von Sony, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 13 Megapixel Sensor mit zweifach optischem Zoom und 3 Megapixel Makrokamera bringen also genug Auswahl, um immer das optimale Bild zu machen. Ob das mit der 4500 mAh und dem 65 Watt Supercharging stimmt, das wird sich noch zeigen. Vielleicht legt da Oppo noch eine Schippe drauf, weil die Konkurrenz da ja schon ein bisschen weiter ist. Ja, wir haben ja vorhin auch vom S21 gesprochen mit dem fehlenden Netzteil und dem fehlenden Headphone oder Headset. Es gibt noch andere Sachen. Es alles deutet darauf hin, dass das Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra viel früher rauskommt als bisher geplant oder bisher vermutet. Ja. Offenbar bereitet Samsung schon alles vor für den Launch und möglicherweise wird es dann eben schon Anfang 2021 in den Läden stehen. Vielleicht will man da abtrünnige Huawei-User auffangen, die jetzt hier endgültig das Aussehen für die Google Mobile Services beziehungsweise mit den fehlenden Prozessoren vielleicht auch das Aus von der Flagship-Reihe erstmal, ne? Und dass die dann eben aufgefangen werden, nicht alle zu Xiaomi beispielsweise wechseln, weil Xiaomi ist momentan einer der großen Profiteure davon, von diesem Huawei-Ban. Aber auch Samsung konnte ein bisschen wegschnappen und die wollen dann halt möglichst viel von dem Kuchen haben. Ja, also Daten davon sind ja schon, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, wie erwartet, ziemlich gut. Alle Modelle in dieser S21-Reihe haben den Snapdragon 288 oder Exynos 2100. Ja. Beim S21 Ultra ist natürlich mit 6,8 Zoll WQHD Plus Auflösung schon einiges an Displayqualität vorhanden. 5000 mAh Akku, 108 Megapixel Primary Kamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkel, 10 Megapixel optischer Zoom dreifach, 10 Megapixel optischer Zoom zehnfach. Ja, da seht ihr, also hier wird in Sachen Kamera einiges kommen und in Sachen Display auf jeden Fall. Aber es wird euch auch einiges in Sachen Preis erwarten, denn man kann davon ausgehen, dass es wieder deutlich teurer ist als das Vorgängermodell. Und ich weiß auch gar nicht, wann das mal aufhören soll. Ja. Also, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn man dafür auch ein Elektroauto kommt nach Abzug von dem Zuschuss, den man von der Regierung bekommt, vom Staat bekommt. Vielleicht ist dann nochmal ein Schluss, ich weiß nicht. Also verrückt ist das sowas. Verrückt. Ja. Niemals würde ich mir so ein Ding kaufen zu dem Preis. Ja. Zu dem erwarteten Preis. Lächerlich. Den Leute geht's so gut. Dann jammern sie rum hier. Unglaublich. Für so ein Artikel, ja, ein Smartphone, so viel Geld ausgeben, da darf man echt überhaupt nicht mehr jammern über irgendetwas, was Geld betrifft. Oh, ich hab doch so wenig Geld. Ja, gar nicht. Wer sich das kaufen kann, der hat zu viel Geld. Ja, das sollte ein Teil davon abgeben, vielleicht für Organisationen, die Menschen vom Hungern bewahren. Ja, aber, naja, egal. Das wäre eine andere Sache. Vivo X60, ja, das wird ein Teil sein, wo wirklich der Preis am maximalen unteren Ende sein wird, aber technisch wird das Teil ebenfalls sehr, sehr interessant werden. Dieses Ding soll tatsächlich ein 5-Nanometer Exynos 1080 Chipset nutzen und damit das erste Gerät sein, der diesen Exynos-Prozessor tatsächlich nutzt, mit 120 Hertz Display. Ja. Es wird auch noch eine Version geben, dann mit 8 GB RAM, 512 GB Storage. Ja. Und wie gesagt, der Preis dürfte wirklich sehr, sehr gering ausfallen. Noch will hier niemand spekulieren, aber ich sag mal so, die Konkurrenz wird mit den Ohren schlackern. Ja, definitiv. Ja, also das X60 könnte natürlich auch noch eine Alternative werden, wobei ein Problem gibt es natürlich bei den Vivo-Geräten. Die sind hier sehr schwierig zu bekommen, wenn da nicht noch was gemacht wird. Ja. Offenbar soll es am 28. Dezember erscheinen. Ein komisches Datum, muss ich sagen, aber okay. Ja. Mal schauen, ob das dann so wird. Ja. Mal was ganz anderes. Ihr habt es vielleicht schon gehört in der letzten Zeit, irgendwo gelesen oder so, ja. Ihr müsst aufpassen. Google wird euren Account löschen, auch euren Gmail-Account. wenn ihr den nicht nutzt, ja, sagt er, Moment mal, das ist ja, nee, es bleiben ein paar Unklarheiten, ja, das muss man sagen, aber es ist so, wer 2 Jahre lang zum Beispiel Gmail nicht nutzt, ja, der verliert seinen Account. Ja, einfach so. Also loggt euch immer schön brav ein bei Gmail, ja, sonst verliert ihr den Account. Dasselbe gilt für Google Drive und Google Fotos. Jetzt ist natürlich die Frage, zählt das jetzt für den einzelnen Service oder zählt das für das gesamte Paket zusammen? Und das ist genau das, was ich nirgends gefunden habe, auch nicht bei Google jetzt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Gmail benutzt habt, ja, in diesen zwei Jahren, ist dann auch euer Google Drive und euer Google Fotos Account safe, der ja hier mit diesem Account eigentlich verknüpft ist? Oder muss man auch sich bei Google Fotos hin und wieder einloggen und auch hin und wieder bei Google Drive? Also bei Google Drive wird es bei mir wirklich schwierig. Bei Google Drive habe ich mich jetzt schon bestimmt ein Jahr nicht mehr angemeldet. Naja, doch, das müsste jetzt schon ein Jahr ungefähr sein. Da muss ich mal gucken. Ja, weil das ist jetzt die Frage. Ja? Also diese Dienste sind schon so weit getrennt. Also ich habe schon von Leuten gehört, die zum Beispiel ein Mail gesperrt bekommen haben, aber die anderen Dienste im Account sind weitergeführt worden. Oder wo eben zum Beispiel Google Drive irgendwie gesperrt wurde, ja, und Google Mail funktioniert noch einwandfrei. Also das habe ich schon gehört, nur ist das wirklich so, ja? Also man wird's sehen, jedenfalls müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht Opfer werdet davon. Ich meine, man kann natürlich schon die Frage stellen, ob das nicht sogar eine ganz sinnvolle Geschichte ist, denn schließlich wer 2 Jahre lang seinen Account, zum Beispiel bei Gmail, nicht benutzt, da muss man ja davon ausgehen als Firma, dass das ein brachliegendes Ding ist. Und dafür dann unnötig Speicherplatz verbraten und vorhalten, ist halt auch sinnlos und eine Verschwendung. Das muss man schon sagen. Ne? 2 Jahre ist auch nicht so kurz. Also ich meine, hallo, 2 Jahre, dann muss man doch wirklich davon ausgehen, dass da kein Interesse mehr besteht. Ne? Und bei Google Drive besteht auch kein Interesse mehr. Ja. ja, Google Fotos nutze ich eben noch, wenn ich jemand anderen, der eben sonst nichts hat, ja, ein Foto übermitteln will, dann nutze ich eben dieses Google Fotos noch. Gmail wird eigentlich nicht mehr genutzt, aber ich denke, da ich ja noch ein Android-Gerät habe mit Google Mobile Services, ist das sowieso sicher, weil, ja, da loggt sich ja sowieso immer ein, standardmäßig und checkt die Mails bei Gmail automatisch, sozusagen beim Anschalten vom Handy. Ja. Obwohl ich diesen Gmail-Account auch nicht mehr nutze. Ja. Naja, okay, aber wie auch immer, ihr wisst, da müsst ihr jetzt aufpassen, sonst verliert ihr euren Account. Wie man es mit den Updates richtig macht, zeigt Samsung. Wow. Hätte ich auch nicht gedacht. Das 6 Jahre alte Galaxy Tab S8.4 hat ein neues Update bekommen. Yay. So sollte es doch sein. Und das heißt, man kann dies gern der EU wegen der neuen Richtlinie, dass ja die Hersteller jetzt dazu verpflichtet, Updates für einen angemessenen Zeitraum zu garantieren, ja, das ist jetzt Pflicht, ja, also 6 Jahre würde ich dann schon festlegen als zumutbar. Das heißt, die Hersteller sollten 6 Jahre Updates geben. Hoffentlich wird es dann auch bei der EU mal so entschieden. Ich denke, ohne Gerichtsverhandlung lässt sich das nicht feststellen, weil das so schwammig formuliert ist in der EU-Richtlinie. Aber das wäre zumindest mal hier ein Anhaltspunkt. Samsung kann es jedenfalls, wenn sie wollen. Und somit dürfen sich also jetzt die Nutzer freuen, dass ihr Gerät eben tatsächlich noch ein Update bekommt. Nicht falsch verstehen, es muss nicht immer Feature-Updates sein, aber wichtig sind eben Sicherheitsupdates. Schon kann man irgendwann diese Geräte eigentlich guten Gewissens gar nicht mehr ins Netz lassen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass eben diese Geräte auch noch upgedatet werden. LG hat ein interessantes Trio an Geräten in Aussicht gestellt. Offenbar planen die einen Start, eine Veröffentlichung von drei verschiedenen Geräten. Ein LG Rollable, ein LG Rainbow und ein LG Q83. Und jedes von diesen Geräten hat eben eine kleine Besonderheit. Eins davon ist eben tatsächlich, wie der Name schon sagt, rollbar, aufrollbar. Ja. Wie das genau aussehen wird, das kann ich natürlich nicht sagen jetzt. Ja, die Geräte, also die Bilder von diesen Geräten dürften ja, Renderings sein, ob die der Tatsache entsprechen, kann ich noch nicht mal sagen genau. Korea IT News hat es hier ursprünglich gebracht. Und da ist zum Beispiel ein Gerät dabei, das mit einem 6,8 Zoll Display kommt und man kann es dann eben aufziehen auf 7,4 Zoll. Ich meine, ja, hat man eben jetzt, ne, statt 6,8 Zoll 7,4 Zoll. Also ich weiß ja nicht so genau, wäre es dann nicht besser gewesen, wenn man zum Beispiel hier gesagt hätte, okay, also wir haben jetzt ein 6,2 Zoll Display, also wo ein bisschen besser in die Tasche passt, aber wenn man es rauszieht, ausrollt, dann ist es ein 6,8 Zoll Display. Das wär doch gut gewesen, oder? Ich meine, 6,8 Zoll ist doch schon groß genug. Auf der anderen Seite ist der Unterschied 6,8, 7,4, ja, 0,6 Zoll. Also ich weiß ja nicht, ob das der ganze Aufwand und so wert ist für diese Technik da, ja, für die Gefahr, dass da das Display dann vielleicht doch früher kaputt geht als ein herkömmliches Display. Ist schon ein bisschen seltsam, aber wir werden sehen. LG macht ja momentan sowas wie, naja, Versuchshandys gerne. Ja, das zeigt man ja auch mit diesem Wing, LG Wing. Wo ich gedacht habe, das kann nur ein Scherz sein. Also, wenn da April gewesen wäre, als sie das vorgestellt haben, hätte ich hundertprozentig gesagt, okay, das ist ein April-Scherz. Ja. Aber nee, es ist kein April-Scherz gewesen und das Ding gibt's wirklich. Was man damit anfangen soll, ich weiß es nicht. Also, puh. Aber okay, ja, ich sage ja immer was Neues, ja. Das ist zumindest mal was Neues und deswegen auf jeden Fall schon mal ja, danke an LG für den Versuch, neue Geräte hier auf den Markt zu bringen. Ich würde mir halt nur wünschen, dass es dann auch nicht nur neu ist, sondern auch noch wirklich etwas, wo ich sage, boah, Wahnsinn, ja, das ist wirklich was man unbedingt haben muss. Ja. Ja, ich meine, gut, ich werde mal angucken, es wird auch wieder vom Preis abhängen natürlich, ja, wenn so ein aufrollbares Smartphone kommt und ich dann halt, ihr wisst ja, ich mag gern große Displays und wenn ich dann eben hier das noch größer haben kann, ohne dass ich dann dafür den Rucksack nehmen muss, ist es ja okay. Ja, dann will ich mir das mal angucken, aber ich befürchte halt auch, dass der Preis dann bei LG auch wieder entsprechend hoch angesetzt wird. Ja, der Preis nicht hoch angesetzt wird auf jeden Fall beim Ugitel WP10 und das ist ja das eins der interessantesten Geräte momentan auf dem Markt. Das ist jetzt ganz neu herausgekommen, ja, ist verfügbar jetzt. Massenproduktion hat angefangen und Das kostet momentan $399. Das ist ein Angebotspreis. Das geht irgendwann auch hoch. Ja. 5G-Technologie, NFC, 6,67 Zoll, FHD Plus Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, 8000 mAh Akku. Ja, 2 Tage ist keine Illusion. Ja. 20 zu 9 Aspect Ratio, Gorilla Glass und alles, was man eben für ein richtig gutes Smartphone braucht. Auch ein 48-Megapixel Sony IMX582 Kamera, 13-Megapixel Weitwinkelkamera, 2-Megapixel Tiefenkamera und eine 2-Megapixel Makrokamera. Also auch von den Kameras her ist es okay. Ja. Und kann auch 4K-Video aufnehmen bei 30 Frames pro Sekunde. Als Prozessor kommt ein MediaTek Dimensity 800 zum Einsatz. Der ist relativ performant. Das zeigt eben auch schon die Daten 4K, 30 Frames pro Sekunde. Und es hat einen Handschuhmodus und eine Unterwasserkamera. Wie cool ist das denn? Das Teil ist auch ein sogenanntes Rugged Phone. Also das heißt, das ist auch so konstruiert, dass es gegen Schläge geschützt ist und gegen Wasser. Und entsprechend ist das Ding halt schon ein Outdoor-Gerät für Geocaching beispielsweise. Super genial. Perfekt geeignet eigentlich, zumal auch der Akku eben sehr groß ist und sehr lange dann eben durchhält, was ja eben gerade beim Outdoor, bei Outdoor-Aktivitäten wirklich wichtig ist. Ja. Und ja, alles eigentlich perfekt fast. Ja, perfekt fast. Sehr coole Sache. Ist wie gesagt sofort erhältlich und es gibt aber noch ein verwandtes Phone. Ist zwar, ja, es ist nicht das exakt gleiche Phone, aber es gibt auch noch ein Ulefone Armor 10 5G. Dieses Gerät ist ganz ähnlich von den technischen Ausstattungen. Ja, die Kameras sind minimal anders. Auch das Gerät kostet 399 Euro und da gibt es sogar ein Video. Die haben hier getestet, wie widerstandsfähig das Gerät ist. Und das wird man sicherlich auch eben für dieses UKITEL WP10 durchaus anführen können, diesen Test, ja. Wie gesagt, ist sehr, sehr ähnlich. Auch das ist so ein genanntes Rugged Phone. 8 GB RAM, 128 GB Storage, 64 Megapixel Quad Rear Kamera, 6,67 Zoll Display. Und das hat allerdings nur einen 5800 mAh Akku, ja, aber auch NFC mit drin und hat auch verschiedene Zertifizierungen. Wie gesagt, das andere ist auch absolut wasserfest, stoßfest. Hier sind als Zertifizierung angegeben IP68, IP69K und der MIL-Standard 810G, also für Military Grade Protection. Ja, okay, ne? Also dem könnt ihr in den Krieg ziehen. Ja, so gut ist das. Oh, Wahnsinn, ne? Ja. Also, die beiden Geräte momentan zu bekommen und bei keinem von den beiden kann man irgendwas falsch machen, schätze ich mal. Die Teile sind auch bei mir ganz oben auf der Liste drauf. Wie gesagt, ich warte zwar noch, aber das sind die zwei Anwärter, wo ich vorhin schon erwähnt habe, die eben da mit reinspielen, beide um die $400. Und somit sollte das eben auch klar sein, dass diese Geräte preis-leistungsmäßig fast unschlagbar sind. Da können die Samsung Flagship-Phones nur mit den Ohren schlackern, ja, die teilweise auch nur mit 8 GB, 128 GB RAM rauskommen. Ja, unglaublich. Aber wie gesagt, das muss man dann eben auch selbst für sich entscheiden, ob man einen Haufen Geld für relativ wenig Mehrwert ausgeben will. Oder ob man dann eben sagt, nee, also das Ding ist saugeil, das nutze ich, das will ich und dann kann ich für den Rest vom Geld noch was Vernünftiges machen. Ja. Tja, dann komme ich auch schon zur App der Woche. Ich gucke nochmal nach zur Sicherheit, aber ich glaube, die Community ist wirklich eingeschlafen. Die Community ist schon seit, glaube ich, 2 oder 3 Wochen im Lockdown. Ja, im Lockdown. Brave Community, gut macht ihr das. Ja, Lockdown der Community, aber ihr könnt euch nicht anstecken über Laien. Ja? Also braucht ihr keine Angst zu haben. Ja, deswegen gleich App der Woche. Die hat bei mir tatsächlich diesmal, ich glaube, eine kontroverse App gemacht. Ja, weil, naja, ich weiß nicht, zuerst habe ich gedacht, Mensch, das kann ich doch nicht machen. Doch, ich kann es machen, weil es eben eine App ist, die viele Vorteile bietet. Post und DHL, die neue, geupdatete App. Wenn ihr die schon bekommt, ja, manchmal wurden noch alte Versionen ausgeliefert und ihr euch anmeldet. Ihr braucht also einen DHL-Account, den könnt ihr direkt anlegen. Dann habt ihr die neuen Funktionen, die es eben dafür gibt, beispielsweise Versenden von Briefen mit einer virtuellen Briefmarke ohne Aufpreis, ja. Und zwar geht das so, ihr könnt in diese App gehen, könnt dann zum Beispiel so einen Standardbrief wählen, der kostet 80 Cent, ja, oder Postkarte, die kostet 60 Cent und dann bezahlt ihr per PayPal und ihr bekommt sofort einen Code, den ihr auf den Brief schreibt. Und zwar geht es dann, also Raute, oder heute wird auch oft Hashtag gesagt, ist aber Raute, Raute Porto und dann eben einen kleinen Code, den ihr dort abschreibt und dann habt ihr 14 Tage Zeit, den Brief zu versenden. Und sowas Ähnliches gab es schon als Handy-Porto per SMS. Dieser Dienst wird eingestellt. Da gab es aber ein Problem, dass über 30 Cent Gebühren hinzukamen. Bei einer Briefmarke von 80 Cent mit über 30 Cent Gebühren ist das schon ziemlich happig. Hier gibt es keinen Aufpreis dafür und das ist eine schöne Sache. Ihr könnt hier auch Pakete verschicken, also quasi Paketaufkleber ausdrucken. Ich weiß gar nicht, ob es da geht mit diesen Codes. Ich glaube aber nicht. Da muss, glaube ich, ein Aufkleber drauf, wenn ich das richtig weiß. Und ja, dann könnt ihr das eben zum Beispiel ausdrucken und dann versenden. Ja? Ihr könnt es auch mit einem QR-Code machen, natürlich. Den gibt es dann in der Filiale. Beziehungsweise da wird dann in der Filiale abgescannt und dann könnt ihr dort dann das Paket abgeben, ohne dass ihr ein Label ausdruckt. Ja, auch das geht. Aber das ist noch lange nicht alles. Also das Verschicken, ja, geht ja über die Web-Oberfläche mehr oder minder. Das mit den Briefen und diesem Code geht nur in der App übrigens, ja. Paketaufkleber ausdrucken und QR-Codes, das geht auch in der App oder in der Web-Oberfläche. Aber hier habt ihr noch was anderes und zwar, wenn ihr angemeldet seid, könnt ihr bis zu 100 Sendungen verfolgen, die ihr verschickt habt oder die ihr bekommt. Die Benachrichtigungen funktionieren einwandfrei. Ihr kriegt also aktuelle Benachrichtigungen, naja, aktuell, so aktuell wie halt DHL ist, ne? Und habt dann eben die Möglichkeit, immer genau euren Status zu sehen oder eben auch zu teilen, an andere Leute zu schicken, zum Beispiel, wenn noch jemand anderes im Haushalt lebt, dass der auch Bescheid weiß über das Paket, macht ihr dann teilen, schickt dem die Daten und dann kann der genauso die Sendung verfolgen wie ihr, richtig cool. Und das ist schon eine Menge wert. Ja, diese Paketverfolgung per App ist einfach richtig gut. Vor allem auch die Pakete, wo man selbst verschickt hat, kann man dann verfolgen, so dass man immer aktuell informiert ist, wo ist denn das Paket. Und das übrigens funktioniert auch begrenzt bei Briefen, ja, mittlerweile. Auch das interessant. Dann könnt ihr natürlich auch hier über die Map die Standorte von den nächsten DHL- und Postfilialen sehen. Auch die Abgabepunkte bei verschiedenen Händlern oder ähnliches, ja, könnt ihr dort erfahren. Die Packstation könnt ihr komplett nutzen. Ich würde fast sagen verwalten. Dort könnt ihr dann festlegen, welche Sendungen an die Packstation kommen und könnt die dann auch mit dieser App und eurem Personalausweis abholen. Ja. Das geht also auch und somit ist es ein richtig gutes, abgerundetes Angebot, was eben die Post, sag ich mal, ein bisschen näher ans 21. Jahrhundert bringt. Ihr habt hier alle Informationen von euren Paketen verschickt, versendet oder die ihr bekommt auf einen Punkt. Ihr könnt hier Pakete verschicken, ihr könnt hier Briefe verschicken. Wie gesagt, das mit den Briefen ist tatsächlich eine wunderbare Sache. Ihr könnt es direkt noch am Briefkasten, ja, ihr habt keine Marke, kein Problem. Ihr öffnet die App, klickt da drauf und innerhalb von ein paar Sekunden habt ihr den Code, dann schreibt ihr dann einfach auf den Umschlag drauf, dort wo normalerweise ihr Briefmarke klebt, wenn ihr es nicht wisst, ne, rechts oben, und dort dann diesen Code draufschreiben, Raute Porto und dann diesen kleinen Code und schon habt ihr den Brief frankiert und könnt ihn einfach in den Briefkasten werfen, fertig. Super, oder? Und das funktioniert sogar. Und ist ja nicht immer so gesagt, ne? Aber funktioniert sogar sehr gut und deswegen App der Woche, Post und DHL natürlich kostenlos im Play Store. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der von Uncast. Ja? Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum in eurem Podcast-Player. Irgendwo muss man die aufklappen können und das könnt ihr dann euch weiterklicken. Ja, vor Weihnachten kommt ja noch ein Uncast. Von daher auch, ne, muss ich noch nichts sagen. Ab Mittwoch Lockdown, juhu, ich freue mich wie das Tier, wirklich, das kann nicht ironisch gemeint, ich freue mich wirklich, endlich hat die Vernunft Einzug gehalten, aber egal, wie auch immer, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche, tschüss. World.